Sollte Arbeitsmarktpolitik verhaltenslenkend wirken? Wir lesen in der Presse immer wieder von Hartz-IV-Karrieren und Schicksalen. Eine besonders anschauliche Geschichte, in der die Erfahrungen mit der Hartz-IV-Reform aufgearbeitet werden, erschien im Mai 2009 im Spiegel unter dem Titel »Das Gefühl von Arbeit«. Sie spielt in Gelsenkirchen, wo die Arbeitslosenquote knapp 16% erreicht. Dirk Sussmann, der stellvertretende Leiter der Gelsenkirchener Arbeitsvermittlung, sagt: »Wenn Sie Arbeit wollen, dann finden Sie hier in 15 Minuten einen Job.« Stolz führt er den neuen Jobpoint vor und erläutert: »Hier ist ein Ort, wo es wirklich Arbeit gibt.« Über den Monitor laufen währenddessen 427 Arbeitsangebote in Gelsenkirchen und Umgebung. Carola Götze, 46 Jahre, ist seit vielen Jahren arbeitslos, ebenso ihr Mann. Das Ehepaar und seine 8-jährige Tochter bekommen 1400 Euro im Monat. Carola Götze hat einen 1-Euro-Job bei der Essensausgabe der Gelsenkirchener Tafel. Sie war einmal im Jobpoint mit dem Ergebnis: »Für mich war da nichts dabei.« Während der vergangenen 4 Jahre wurden ihr von der Agentur für Arbeit 6 Jobs angeboten. Sie wollte keinen davon. Arbeitsvermittler Sussmann sagt, dass in Gelsenkirchen alle 20 Minuten ein Arbeitsvertrag abgeschlossen werde. Die Arbeitslosigkeit sei nicht statisch. Er verwaltet viele Aktivierungsmöglichkeiten, aber es gelang ihm dennoch nicht, Carola Götze mit ihren 46 Jahren in reguläre Arbeit zu bringen. Bekämen Carola Götze und ihre Kleinfamilie nicht monatlich 1400 Euro vom Staat, würde sie wohl längst einer bezahlten Arbeit nachgehen. Es gibt Millionen Carola Götzes im System. Das zeigt die Untersuchung der Dynamik im SGB II, Sozialgesetzbuch 2. Buch, Grundsicherung für Arbeitssuchende, durch das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung. In den ersten 3 Jahren der Grundsicherung, gemäß SGB II von 2005 bis 2007, waren 3,15 Millionen Menschen in 1,5 Millionen Bedarfsgemeinschaften durchgehend von Hartz IV abhängig. Ende 2007 hatten rund 5 Millionen Menschen in rund 3,1 Millionen Bedarfsgemeinschaften mehr als 24 Monate von Hartz IV gelebt. Das waren 87% aller Bezieher von Hartz-IV-Leistungen. In der abstrakten Sprache der Forscher heißt es dazu, Zitat: »Viele Bedarfsgemeinschaften bleiben dauerhaft auf die Grundsicherung angewiesen. Es gibt einen beträchtlichen Kern an teils verfestigtem Langzeitbezug, teils an wiederholter Bedürftigkeit mit langen Bezugszeiten. Der Langzeitbezug prägt den Bestand und damit die Ausgaben für die Grundsicherung. Etwa 18% der potenziell anspruchsberechtigten Bevölkerung haben bisher die Leistungen zumindest zeitweilig in Anspruch nehmen können und müssen. Das System wirkt weit über Langzeitarbeitslose hinaus und bildet eine Grundsicherung nicht nur für Arbeitssuchende, sondern für einen großen Teil der Bevölkerung im Erwerbsalter und für ihre Kinder. Zurzeit sieht es so aus, dass die Grundsicherung überwiegend von Bedarfsgemeinschaften geprägt wird, die über längere Zeit durchgehend oder wiederholt bedürftig sind. Damit zeichnet sich unter den Leistungsbeziehern eine Gruppe von Haushalten ab, die trotz aller Aktivierungsbemühungen über längere Zeiträume auf die sozialpolitische Funktion der Einkommenssicherung des SGB II angewiesen sind. Zitat Ende. Wenn die staatlichen Forscher zurückhaltend formulieren über längere Zeiträume, dann kann man das getrost übersetzen mit lebenslang. Millionen grundsätzlich arbeitsfähige Menschen von 30, 40 und 50 Jahren werden dem Staat noch für weitere 30 bis 50 Jahre auf der Tasche liegen, während ihre Fähigkeiten mehr und mehr verkümmern und ihre Sozialisation sich in die falsche Richtung entwickelt. Sie werden Kinder bekommen, und zwar deutlich mehr als der Durchschnitt der Bevölkerung. Sie werden ihre Lebenseinstellung an diese weitergeben und diese damit zu Hartz-IV-Empfängern der Zukunft heranziehen. Es scheint, dass der gewaltige Transferapparat nicht zu stoppen ist. Gutmenschen ringen die Hände und staatliche Sachbearbeiter schreiben stoisch ihre Bescheide. Es wird noch ein Aktivierungsprogramm und noch ein Aktivierungsprogramm aufgelegt. In Berlin gibt der Senat mittlerweile für 7.000 Stellen auf dem sogenannten zweiten Arbeitsmarkt die absurde Summe von jährlich 170 Millionen Euro aus, was bei 600.000 Menschen, die allein in Berlin von Grundsicherung leben, sowieso nur ein Tropfen auf den heißen Stein ist. Abgesehen davon, dass der zweite Arbeitsmarkt eine teure Sackgasse ohne Perspektive ist. Was könnte man ändern? Grundsätzlich gibt es drei Wege. Erstens, man senkt das Niveau der Grundsicherung, um mehr Anreize zur Arbeitsaufnahme zu schaffen. Zweitens, man schafft mehr Anreize zur Arbeitsaufnahme durch veränderte Anrechnungsvorschriften. Drittens, erwerbsfähige Menschen unter der gesetzlichen Altersgrenze erhalten Leistungen der Grundsicherung nur noch gegen eine verpflichtende Gegenleistung. Kontraproduktiv sind alle Bestrebungen, das relative Niveau der Grundsicherung anzuheben. Denn davon würden noch weniger Arbeitsanreize ausgehen. Die Zahl der sogenannten Aufstocker, also der Menschen, die neben der Arbeit ergänzende Leistungen der Grundsicherung beziehen, würde stark zunehmen. Das Lohnabstandsproblem würde sich generell verschärfen.